Ich mach's auch ohne Gummi. Gummi. Ohne Gummi. Begehren kann niemand verwehren, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein in finsteren Kerker, ich spotte der Pein und menschlicher Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei. Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen und will ich auch nimmer mit Willen verklagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei, die Gedanken sind frei. Hallo und herzlich willkommen zum 7. Ich mach's auch ohne Gummi Podcast. Ja, es gab ja jetzt eine lange, lange Verzögerung und viele Schwierigkeiten, die ich nicht so mitgeteilt habe. Deswegen gibt es erst so spät einen neuen Podcast, was aber eigentlich nicht wirklich so schlimm ist, glaube ich. Dann erzählen wir erstmal, was war denn eigentlich? Es gab ein paar Schwierigkeiten am Server. Das hatte ich aber, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Und dann ist da noch immer die liebe Zeit. Ich hatte in den letzten, jetzt sind es ja schon 3, fast 4 Wochen, sehr wenig Zeit. Und ja, da musste ich so viele Dinge tun, da war für den Podcast einfach keine Zeit übrig. Jetzt habe ich aber Zeit gefunden und kann den auch mal eben machen. Obwohl mal eben, kann sich ja keiner vorstellen, dass das ja auch ein bisschen Vorbereitung braucht. Weil einfach mal Mikro anmachen, quatschen ist nicht so. Auch wenn das jeder denkt. Jeder nicht. Du nicht, ne? Ich weiß, du denkst das nicht. Ja, heute wie immer Geschichte, das Ende vom WordPress und meckern nicht wirklich so. Ich habe nichts zu meckern. Jedenfalls nichts, was ich hier jetzt bereittreten möchte. Ja, wie waren meine letzten, jetzt ja schon fast 4 Wochen? Eigentlich sehr ereignisreich. Es gibt so Dinge im Leben, die passieren einfach. Und da kann man dann noch nichts gegen tun. Und dann gibt es ja auch noch so dieses, kennt das jemand, fängt mit H an und hört mit Hoffnung auf, wenn das Dingen so zu dir geschlichen kommt, ne? Und dich dann kurz danach gleich wieder runterreißt, dann ist das nicht ganz so toll. Also das umschreibt so ein bisschen die letzten 4 Wochen, fast 4 Wochen. Ja, was ich noch vergessen habe, ich habe 2 Frauen wiedergefunden, die habe ich eingesperrt in meinen Spam-Ordner und die werde ich euch vorlesen. Die haben mir nämlich eine tolle Nachricht geschickt. Ich war sehr, sehr, nein, nicht geil, sehr, sehr überrascht. Naja, und dann wollen wir doch gleich mal, ach ja, ich wollte noch was sagen, bevor ich das nämlich vergesse. Dieser Podcast war ja eigentlich angedacht am Anfang einmal im Monat eine Stunde. Dann habe ich mich dazu entschieden, zweimal im Monat, jeweils eine halbe Stunde. Ja, und jetzt mache ich ihn, wann ich ihn will. Haha. Also ich habe einfach, weil in der nächsten Zeit auch wieder ganz wenig Zeit ist, mache ich jetzt nicht alle 14 Tage einen Podcast, sondern mal am 5. des Monats, mal am 7. Also egal wann, es kommt einer. Deswegen solltest du auf jeden Fall abonnieren, favorisieren, Daumen hoch, teilen. Nein, also damit du das auch immer mitkriegst, auf den einschlägigen Seiten, weißt du ja, auf der Internetseite kommst du überall hin. Ich sag's dir nochmal kurz, ich mach's auch ohne Gummi.com. Und dann kannst du da überall hin, dann siehst du was bei Twitter, Facebook und wie sie alle heißen. Ja, dann wollen wir doch mal anfangen mit der Geschichte. Sie handelt von einem Mädchen, glaube ich. Ihr werdet's hören. Du, nicht ihr. Hattest du jemals das Gefühl, dass du tot sein solltest? Also nicht auf diese Ich-will-sterben-Weise, sondern auf eine Ich fühle mich innerlich so ausgebrannt und leer, dass ich nicht weiß, ob ich überhaupt noch am Leben bin und ehrlich gesagt will ich nur alleine sein und mich in einer Ecke zusammenrollen und meine Augen schließen und niemals wieder aufstehen weise. Naja, okay, der Unterschied scheint vielleicht nicht besonders groß, aber er ist es. Ich weiß es, denn ich habe schon beide dieser Arten von Todessehnsucht gefühlt. Wobei, das zweite ist wohl eher das Bedürfnis nach Ruhe. Ruhe, könnt ihr euch das vorstellen? Ich, das Mädchen, das nie den Mund halten konnte, das immer geredet und gelacht hat. Dieser Sonnenschein, der so fröhlich, so voller Leben war. Ich habe es geliebt, zu rennen, zu fühlen, zu sehen, am Leben zu sein. Natürlich, mein Leben war wundervoll, es war perfekt. Oh nein, keine Sorge, ich bin nicht tot. Aber trotzdem sage ich nicht, dass mein Leben perfekt ist. Und ich sage auch nicht, dass ich glücklich bin. Nach außen hat sich nichts verändert. Ich glühe förmlich, ich rede und habe dieses unzerstörbare Lächeln, das Versprechen, dass ich mich aufrappeln werde, egal was passiert. Früher war das einmal die Wahrheit, heute ist es eine Maske. Mein Gesicht, aber eigentlich ist es eine Verkleidung. Mein wahres Ich hat kein Gesicht, das kann ich ihm nicht gestatten, wie ich wohl aussehen würde. Ströme schwarzen Make-ups unter meinen verweinten leeren Augen. Ein ausdrucksloses Gesicht, das vergessen hat, wie es ist, zu lächeln. Das ist es, was ich bin. Oder, naja, wohl eher, was ich war. Wenn du dich ein Jahr lang fast jeden Abend in den Schlaf weinst und tagsüber eine Ausgeburt guter Laune bist, verblasst irgendwann alles. Ja, alles. Man vergisst, wieso man weint, was es war, das einen von innen heraus zerfrisst und einem mit schweren Tatzen auf die Brust steigt. So schwer, dass man nicht mehr aufstehen kann. So schwer, dass du deinen Eltern sagst, du seist krank und könntest nicht in die Schule gehen. So schwer, dass du dich nicht rühren kannst, nicht einmal dann, wenn sie dich anschreien oder dein Vater dir erzählt, dass deine Mutter geweint hat, weil sie keine Ahnung hat, was sie falsch gemacht hat. Und es zerreißt dich und du willst sie nicht enttäuschen und irgendwie gelingt es dir aufzustehen und dich anzuziehen und du gehst in die Schule und da ist immer noch diese tonnenschwere Leere in deiner Brust und aus dem dumpfen Schmerz werden irgendwann Krallen und es schlitzt dich auf. Aber es tut nicht weh. Oder zumindest reicht der Schmerz nicht an das heran, was du sonst fühlst. Und dann kommst du nach Hause, fühlst dich leer und ausgebrannt. Und dann fragst du dich, wieso man sie nicht sieht, die tiefen Wunden, die diese Krallen hinterlassen. Und dann ist es plötzlich da, in deiner Hand. Ein Messer, Rasierklingen, eine Schere, es ist egal. Was nicht egal ist, ist das Blut, so rot, so lebendig. Und dann ist da das Brennen, der Schmerz, und du fühlst etwas, keine Leere mehr. Oh, es fühlt sich so gut an zu fühlen. Also schneidest du nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und langsam lassen die Qualen nach, der Selbsthass lässt nach. Das Wissen, dass du eine verdammte Enttäuschung bist, für alles, für jeden. Es rinnt aus dir heraus, zusammen mit deinem Blut. Selbstverletzung, aber das ist es nicht. Es ist ein Heilmittel. Das Einzige, was die Dämonen mit dem unendlichen Gewicht und den Krallen von deiner Brust fortnimmt. Und plötzlich kannst du wieder frei atmen. Und wischst dir die Tränen ab. dann richtest du dich auf. Denk nicht dran, was du gerade getan hast. Dann lass die Klinge verschwinden, wisch das Blut ab und richte dich auf. Geh in dein Zimmer und es wartet auf dich. Das Monster war nie fort. Es war keine Heilung, nein, stattdessen lebt es davon, von deinem Blut, von deinen Schnitten. Es wird mächtiger, es drückt dich zu Boden und fast wünschst du dir, an deinen Tränen und an deinen Schluchzen zu ersticken. Doch du kannst nur dort liegen und zittern, während tausende und tausende Dinge dich von innen heraus zerreißen. Du kannst nicht entkommen, du wirst nie entkommen. Du kannst nicht zurück, das ist es, was du bist. Aber irgendwann verstummt alles. Du gewöhnst dich daran, keine Freude mehr zu empfinden, daran, dir jeden Tag zu wünschen, zu sterben. Sogar an das Blut gewöhnt man sich. Und irgendwann weinst du weniger. Irgendwann sind es nur noch 5 Abende die Woche, dann noch 3 und plötzlich keiner mehr. Die Klingen kommen nur noch alle paar Wochen, an richtig schlechten Tagen zum Einsatz. Du gehst wieder in die Schule, du versuchst es so sehr und irgendwann funktioniert es. Am Anfang tust du es nur für andere. Deine Eltern. Du siehst, wie erleichtert sie sind, dich lachen zu sehen. Also tust du ihnen den Gefallen. Und irgendwann ist es fast, als wäre all das nie passiert. Aber in dir drin, da lauert es immer noch und du weißt, was du gesehen und gefühlt, gedacht und getan hast. Das kannst du nicht ungeschehen machen. Also lernst du, damit zu leben. Es ist nicht einfach, aber du schaffst es. Und irgendwann am Ende eines wirklich guten Tages fällst du aufs Bett und lächelst und denkst nach. Und dann kommt ein Gedanke und langsam verschwindet das Lächeln. Und irgendwo aus den Tiefen deiner Erinnerung steigen noch andere hervor. Dinge, die du so sehr vergessen willst. Sie lauern in den Ecken, beobachten dich, warten darauf, dass du zerbrichst. Und du wirst zerbrechen. Aber du hast es geschafft, dich einmal zusammenzusetzen. Du bist durch die Hölle gegangen und du weißt, dass es möglich ist, dein kaputtes Ich vom Boden aufzuheben und es wieder zusammenzusetzen. Ein paar Dinge sind für immer zerbrochen. Die meisten sind verbogen und deformiert, aber andere haben sich als stärker erwiesen, als du erwartet hättest. Eine Chance, neu anzufangen. Es ist wie ein Puzzle, nur ohne feste Ordnung. Des eigenen Glückes Schmied, eines von unzählig schrecklichen, dummen Sprichwörtern, aber vielleicht hat es ja wie manch andere einen wahren Kern. Du bist der Schmied deines eigenen Lebens, deiner eigenen Seele. Du wirst zerbrechen, du wirst verlieren, du wirst hinfallen. Aber du wirst auch lernen, dass du so viel stärker bist, als du jemals vermutet hättest. Nein, es gibt kein Zurück. Und dem Weg kannst du nicht weiter folgen. Aber du wirst begreifen, dass der Weg, den du für den deinen hieltest, nicht alles ist. Schau dich um. Neben dem Weg ist die Wildnis. Sie ist gefährlich, sie ist verschlungen und schwieriger als der Weg, den du gehen wolltest. Aber dort draußen, dort gibt es Dinge, wundervolle Dinge. Schreckliche Dinge, aberwitzige Dinge, die du niemals sehen wirst, wenn du weiterhin versuchst, deinem Weg zu folgen. Ja, das war die Geschichte. Und jetzt hätte ich noch was zu meckern. Irgendwie. Aber ich trinke erstmal. So, dass das keiner mitkriegt. Ja. So, dann wollen wir mal noch ein bisschen meckern hier. Ich weiß nicht über was. Ich könnte über so vieles meckern, was nicht in Podcast gehört. Und ja, was fällt mir denn ein, so zum Meckern? Das ist, wenn man nichts vorbereitet, wenn man ganz schnell denkt, yay, ich habe Zeit für einen Podcast, ich mache das mal eben. Das ist leider nicht so. Habe ich aber schon mal gesagt, glaube ich. Ja, worüber meckern wir denn jetzt? Gibt's denn irgendwas, was schlimm ist? Ist eigentlich alles ganz gut? Glaube ich. Sollte eigentlich. Na, wir haben nichts zu meckern. Nichts. So, alles ist okay. Dann wollen wir jetzt mal die Frauen rausholen, oder? Ich hätte jetzt Lust drauf, mal eben 2 Frauen da rausholen. Ja, dann lese ich doch mal die eine Frau vor. So, und die erste Frau heißt Rita. Witzig ist, dass Lionel Richie wohl die E-Mail-Adresse ist, aber egal. Und zwar schreibt sie: Hallo, wie geht es dir? Wie heißt du? Mein Name ist Margarita. Rita für die Freunde. Dein Profil hat wenig Informationen über dich. Ich sah deine Bilder nicht. Bitte schick mir dein Bild. Ich schick dir mein Bild. Du hast mir die Mitteilung in die Webseite Friendfinder geschrieben. Du batst, dir mein Bild zu schicken. Aber du hast mir über dich nicht geschrieben. In welcher Stadt lebst du? Wo du arbeitest? Ich lebe in der Ukraine, in der Stadt Otschakow. Ich bin 28 Jahre. Ich werde in Deutschland für den Urlaub bald ankommen. Ich suche die Freundschaft. Ich hoffe, wir können die Freunde sein. Ich werde mich sehr froh mit dir in die Realitäten treffen. Ich werde deine Antwort warten. Liebe Grüße, Rita. Vom 26.03. 12.03 Uhr. Ja, Rita. Aus der Ukraine bist du am Flüchten. Naja, soll man keine Witze draus machen. Soll man keine Witze machen. Otschakow. Die Stadt hat wohl zwei Namen. So, dann haben wir noch eine zweite. Und ich muss glatt lachen, wenn ich lese, wie die heißt. Also nicht wegen ihrem Namen, sondern wegen der E-Mail-Adresse. Und zwar ist ihr Name poopslieder@yahoo.com. Kannst echt mal hinschreiben. Naja, mir hat sie geschrieben. Kein Hallo oder so. Also sehr unfreundlich. Und wenn du das Foto sehen könntest, ich kenne die aus irgendeinem Katalog. Also nicht so ein Katalog, sondern aus dem Katalog. Früher gab es ja mal so Kataloge, so Otto, Quelle, Neckermann, Bauer und Landwirt, ich weiß nicht. Also diese ganzen Kataloge, da gab es echt mal so Bücher, so richtig dicke Bücher, da konntest du andere Leute mit erschlagen. Und daher kenne ich die. So, die Pupslieder hat mir geschrieben. Schließlich war ich in der Lage, Ihnen eine Nachricht zu schreiben. Ich hatte vorher nicht kennen als das Internet und somit nicht sofort entschieden, mein Gott, Ihnen eine Nachricht zu schreiben. Aber heute ist mein Tag gut. Ich habe eine sehr gute Stimmung und ich beschlossen, eine neue Bekanntschaft zu beginnen. Das ist, warum ich in der Hoffnung, dass Sie es sehen und beantworten Sie mir, Ihnen zu schreiben, meiner bescheidenen Beitrag. Mein Name ist Lydia. Im wirklichen Leben habe ich nicht in der Lage, den geliebten Mann zu treffen gewesen und so bin ich der Hoffnung, dass vielleicht über das Internet traf ich einen guten, interessanten Mann für ernste Beziehung. Ich kann Ihnen sagen, mehr über mich und mein Leben in Zukunft Buchstaben. Ich lasse Sie meine E-Mail-Adresse poopslieder@yahoo.com. Ich hoffe, dass Sie mein Schreiben an Sie und Sie Interesse an mir Antwort gibt. Ich mein Foto schicken. Ich hoffe, sie wird dich lieben. Ich werde Sie und Ihre Neuigkeiten Fotos warten. Lydia. Ach, ich liebe diese Übersetzungsprogramme. Also sie ist erstmal mein Leben in Zukunft Buchstaben. Ja, ich hoffe auch, sie wird mich lieben. Wer hofft das nicht? Dass mich die Foto liebt. Also, ja. So, das waren die zwei Frauen, die mich da ein bisschen beäugt haben. So, dann kommen wir auch jetzt mal vollkommen live und total unvorbereitet zu unserem WordPress-Blog. Da das jetzt schon wieder so lange her ist, ich habe keine Ahnung mehr, was wir da gemacht haben. Und wer hört sich schon seinen eigenen Podcast an? Auf jeden Fall fangen wir doch jetzt an. Ich glaube, wir hatten schon alles installiert. Wir haben alle Dinge, die wichtig waren, angeklickt und gemacht. Und jetzt wollte ich noch eine kurze Einführung geben, was man denn machen kann und wie man seinen ersten Artikel schreibt. Wenn du das nicht schon lange getan hast, weil du das nicht abwarten konntest, bis der Drecksack hier mal wieder, das ist nett. Ja, ich glaube, das mit dem WordPress-Blog muss jetzt leider leider ausfallen, weil ich einen Internal Server Error habe. Ja, dann kommt das später. So, was ich dann aber noch quatschen könnte, diesmal wird es ein bisschen kürzer, der Podcast, weil keine Zeit und so. Ja, wer ist denn wapteenpro.tk? Fällt mir hier gerade auf in dem Internal Server Error. Ich habe mir etwas gegönnt, und zwar ein Raspberry Pi. Wer nicht weiß, was das ist, erkläre ich kurz. Das ist so eine kleine Platine, nicht größer als ein, ja, als eine Scheckkarte. Also, wenn du jetzt mal in dein Portemonnaie guckst, wenn du es nicht schreiben kannst, sagst du Geldbörse. Da guckst du mal rein, und wenn du da so deine Krankenkassenkarte hast oder deinen Führerschein oder deinen Ausweis, nur wenn es der neue ist, so groß ist dieses Dingen, diese Platine, und man wird es nicht glauben, auf dieser Platine ist ein vollwertiger PC. Das muss man sich mal so reintun. Das ist ein kompletter PC. Und dieser PC bietet dir auf diesem kleinen Dingen, also auf dieser kleinen Platine, 2 USB-Anschlüsse, ein Ethernet-Anschluss, das heißt hier LAN-Kabel reinstecken, eine HDMI-Schnittstelle, da kannst du dein Display dran anschließen, eine Videobuchse für ältere Röhren, Fernseher, was auch immer, und einen Audioausgang. Und du kannst eine SD-Karte unten reinstecken, von der dann auch gestartet wird. Es gibt dann noch so GPIO-Anschlüsse, das heißt, damit kannst du andere Dinge steuern. Das sind so Ausgänge, Eingänge und sowas. Ja, und mit diesem kleinen Ding, das mit 700 MHz läuft und 512 MB Speicher hat, bastel ich die ganze Zeit rum. Und das ist nicht der Grund, warum ich keine Zeit habe. Aber auf diesem kleinen Ding läuft nicht nur Linux, Debian, da läuft dann noch RISC OS und ach, die ganze Zeugs halt. Kein Windows, Gott sei Dank. Und ich habe, also da läuft auch, muss ich kurz dazu sagen, XBMC. Also früher hieß das beim, als es noch dafür war, daher kommt das X. Xbox Media Center. Wie heißt das nochmal richtig? Xbox Media Center heißt doch, ist genau das richtig, ja. Jetzt heißt es, glaube ich, Extended Media, irgendwas, weiß ich nicht. Auf jeden Fall läuft da OpenELEC und Rust BMC oder so. Damit kannst du, und das ist ja das Schöne, dieses kleine Ding kann Full-HD-Videos wiedergeben. Das heißt, du hast in der Größe einer Scheckkarte ein vollwertiges Media Center. Du kannst damit auch ins Internet gehen. Das heißt, kaufst dir das Ding, installierst das alles, und das ist richtig, richtig einfach. Also auch für jeden, der mit Computer sonst überhaupt null zu tun hat und nur weiß, dass man den anmachen kann und das auch noch wo, ist das Ding echt was. Und das ist wirklich nicht schwer. Ja, und dann hast du, wenn du es an deinen Computer, an deinen Fernseher anschließt, ein sogenanntes Smart TV. Das heißt, du kannst auch, Watch Ever, Schieß mich, was war alle, dieses ganzen Kram, den man halt so nicht braucht, ne? Den kann man, da schließt du das dann an und kannst es auch mit deiner Fernbedienung bedienen und, also ein Zeugs. Oder wenn du noch einen Röhrenfernseher hast. Ich meine, dann lässt sich HD nicht so einfach abspielen, aber auch da kannst du mit deinem Röhrenfernseher dann ins Internet, wenn du dann noch die Voraussetzungen dafür erfüllst. Also das Ding hat die Voraussetzungen dafür, weil die 2 USB-Anschlüsse, da kannst du anschließen Maus, Tastatur, du kannst einen USB-Hub anschließen, damit du Maus, Tastatur, WLAN-Stick, du kannst eine Kamera dran anschließen zum Überwachen. Also dieses Ding kann eigentlich alles, was kein Mensch braucht. Aber dieses Ding kann alles. Du schließt eine Webcam an, kannst davon Fotos machen lassen, ins Internet stellen, kannst dir das mit dem Smartphone angucken. Du kannst auch einen Livestream von deiner Webcam machen und dir das im Internet angucken oder von anderen angucken lassen. Du kannst ein NAS draus machen, also Network Attached Storage. Das heißt, was weiß ich, 10 Festplatten anschließen, wenn du damit glücklich wirst und alle deine Daten im Netzwerk drauf speichern. Du kannst sowas wie Dropbox oder Google Drive oder wie sie alle heißen, SkyDrive bei Microsoft, heißt das noch so? Weiß ich nicht. Kannst du alle deine Dinge von unterwegs auch auf deine Cloud zu Hause, was ja wahrscheinlich viel besser ist und auch sicherer ist als bei Google oder Dropbox und wie sie heißen, zu speichern. Und ja, jetzt mal kurz dazu, was ich damit mache. Ich habe da momentan einen Apache-Server drauflaufen, einen Proxy-Server drauflaufen. Und dort probiere ich im Moment ein bisschen ein bisschen Krams aus. CMS, also Content Management System. Und wenn das da alles gut drauf läuft, dann wird es auch auf dem Server im Internet laufen. Später soll das Ding mal ein NAS-Server werden oder auch ein Cloud-Server, wo alle meine Daten drauf sind. Und momentan, also ein Server, der im Internet steht, der braucht keine Tastatur, der braucht auch keine Maus, der braucht auch kein Display, der läuft einfach nur. Und bedient wird er dann mit SSH, also Fernwartung mit SSH und auf der Konsole, das heißt viel tippen, also nix klicki-bunti. Wenn man das möchte, geht das natürlich auch, aber Ressourcen schonen machen wir das mal nicht. Ja, und das Schönste an dem Ganzen ist, außer dass man aus den 700 Megahertz auch noch ein Gigahertz machen kann durch einfache Tastendrücke, ist das Schöne daran noch, der braucht nur 3,5 Watt. Das heißt, schließt du da zwei Festplatten an oder eine, je nachdem, oder mehrere, dann braucht so ein Cloud-Server vielleicht zusammengerechnet 15 Watt, wenn er läuft, wenn er richtig läuft. Und ansonsten ist das Ding einfach still und kostet so gut wie gar nichts. Ich glaube, das sind umgerechnet 5 € im Jahr. Alle sind ja jetzt immer, oh, ich muss Strom sparen, ich muss Strom sparen. Da sparst du aber immer nur einmal, weil danach sparst du ja nichts mehr. Könnte ich eigentlich nochmal drüber meckern. Mache ich aber nicht. Ja, und mit diesen Dingen beschäftige ich mich. Und da gibt es auch noch so Dinge wie, da kann man Funksteckdosen mit steuern. Das heißt also du weißt, man kann alles automatisch steuern im Haus. Und ja, damit beschäftige ich mich in der nächsten Zeit so ein bisschen. Vielleicht kommt auch etwas darüber im Podcast. Das weiß ich noch nicht. Aber damit soll es erstmal gewesen sein. So, dann wollen wir das jetzt mal hier wieder beenden. Und ich entschuldige mich schon mal dafür, dass das mit WordPress nicht funktioniert hat. Aber eigentlich sollte das ja auch schon durch sein. War ja auch nur so ein kleiner Testballon. So, dann verabschiede ich mich für diesmal. Wann das nächste Mal sein wird, das kann schon nächste Woche sein. Das kann in 2 Tagen sein, in 3 Wochen, vielleicht auch erst wieder im Sommer. Ja, ich weiß es noch nicht. Lass dich einfach überraschen und sage diesmal bis zum nächsten Mal. Und immer dran denken, Mensch bleiben. I found all the pieces and the shards. We've run out of swords, we've run out of shields. guess we'll have to.